Und wir laufen. Hallo zum Nachrichtenformat A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise, ganz schnell und präzise auf den Punkt, auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und nun geht's los, heute mit und von Jürgen. Ich habe Post bekommen und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht genau, ob die Dame, die mir 10 Hinweise vorbereitet hat, das überhaupt möchte. Doch, die hat mir sehr, sehr viele Mails geschickt, okay, mit sehr, sehr vielen Vorschlägen. Ich habe jetzt hier mal einen mitgebracht. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Sie heißt entweder Lisa oder Katja. Ja. Wir hatten es in der vorigen A-Folge drüber, dass bisweilen irgendwelche Hinweise, dass man das nicht lesen sollte, erst am Schluss stehen. Ja. Ich finde es jetzt witzig, wenn, bitte erzähl deiner Frau nicht, was ich dir, dass ich dir Unterhosen böse fühlst. Nein, das hat sie natürlich nicht gemacht, aber das fände ich witzig. Ja. Nee, sie hat nur irgendwie ihre E-Mails einmal mit einem Namen unterschrieben, aber die E-Mail-Adresse war klar mit dem anderen Namen und das war dann irgendwie, ich war verwirrt. Und sie hat es mir irgendwann erklärt, aber es ist schon wieder ein bisschen her und jetzt weiß ich nicht, ob es Lisa oder Katja war. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ich bin tatsächlich die ersten 3 Minuten nicht komplett bei euch, weil der erste FC Nürnberg einmal mehr ein tiefes Loch in meine Seele reißt. Ey, dass du dich da wirklich emotional immer noch da so ranhängen kannst. Aber es ist schon viel, viel besser geworden. So, es juckt mich eigentlich kaum mehr und jetzt. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, an dessen Mimik und Verhalten konnte man immer das Fußballergebnis vom Vortag ablesen. Da gab es nicht nur Arbeitskollegen, nö, es ging an der ganzen Stadt so. Und früher war das ja, bei mir viel stärker. Aber und liebe Leute, wenn ihr euch irgendeinen Verein aussucht, ich habe ja wenige Ahnung von Fußball, aber wenn ihr eure Laune von einem Verein abhängig macht, nehmt bitte nicht den ersten FC Nürnberg. Nein, bitte nehmt nicht den ersten FC Nürnberg. Und für eure ganzes Umfeld, eure Kinder, eure Arbeitskollegen und alle zuliebe. Der Club ist was anderes aus. Sonst geht es euch wie im Dominik, bei dem langsam, jetzt sehe ich auch, dass vorne hier die Stirn auch langsam ein bisschen höher wird und hinten diese kahle Stelle, die habe ich dir ja vorhin schon extra fotografiert und gezeigt. Siehst mal, was das mit einem Menschen macht. Die Geheimratsecken kommen also nicht. Sag die zwei nicht, Leute komplett ohne Haare. Für die nicht, Franken und diejenigen, die sich nicht bewusst sind, es gibt wirklich das geflügelte Wort in Nürnberg, der Club ist der Depp. Dominik, ich glaube, das ist echt jedem bewusst. Das ist echt, der Club ist der Depp. Erstens, meine Bücher sind in Bibliotheken auf der ganzen Welt zu finden. Mau. Mein Name Mau, ist Mau. Mau, Mau. Nein, so Chairman Mau. Was? Chairman Mao. Ja, Mao. Der Chinesen Mao. Ja, auf Mao kommt Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Das ist nicht Mao. Das würde doch. Ey, es ist halt normal, es ist sonst urspät, wenn wir sowas aufnehmen, aber es ist halt gerade irgendwie kurz nach 5. Du meinst, wir haben keine Ausreden. Wo ist im Keller? Aber jetzt stell dir doch mal vor, das würde doch auf der ganzen Welt gar keiner verstehen, wenn das der Mao geschrieben hätte. Das wäre doch auf Chinesisch. Zweitens. Okay. Ich habe wohl über 700 Titel geschrieben, aber so genau weiß ich das selbst nicht. Wolfgang Hohlbein. Good guess, aber ich glaube, der lebt noch, oder? Ja. War der nicht mal, doch, das war der, oder? Der mal diese RTL2-Doku. Gott, ist das ein schräger Typ. Ja, die Hohlbeins. Drittens, als ich geboren wurde, fuhren auf der Straße vor unserem Haus noch Kutschen auf den Gleisen. Oh, nee, Moment. Quatsch. Als ich geboren wurde, fuhren auf der Straße vor unserem Haus noch Kutschen und auf den Gleisen, die gegenüber meinem ersten Haus verliefen, zogen Dampfloks die Wagen. Das heißt, wir können ungefähr grob einsortieren, wann die Person geboren worden ist. Oder? Mach doch mal. Oder Sekunde. Oder sie ist natürlich eher in einem eher ländlichen Raum geboren, wo das noch längere Sache war. Oder in einer Filmkulisse. What? Ich kam in eine Film. Ey, wie großartig einfach so. Ich kam im Wilden Westen zur Welt und alles so, voll krass. Und dann irgendwann kommt raus, ja, so 2002 geboren, weil irgendwo Babelsberger Filmstudios war eine Sturzgeburt. Das Kind war heilauf, aber ist halt irgendwo im Western-Set geboren. Ja, ich würde sagen, so ganz eindeutig ist der Hinweis nicht. Nee. Viertens. Kinder lieben meine Bücher. Vor allem, weil die Erwachsenen darin oft nur eine Nebenrolle spielen. Sie liefern Essen und stören sonst nicht weiter. Liefern Essen? Die Erwachsenen. Ja, na, Lindgren hatten wir schon, die kann es ja auf keinen Fall sein. Das ist korrekt. Essen liefern ist ja interessant. Ja, das kommt mir jetzt auch so ein bisschen. Das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Ich glaube, es ist nicht so Ding-Dong, hallo, hier eine Pizza, sondern es ist halt eher so, die sind so, sie sind sehr im Hintergrund. Genau, das ist so ein bisschen wie bei 3 Fragezeichen, wo die Eltern von den Kids eher so dareicher für Dinge sind. Ja, ich nehme an, dass die halt zum Beispiel für so Sachen wie Zeitdruck vielleicht verantwortlich sind, so indirekt, wenn sie sagen, okay, wir müssen um 6 zum Hessen zu Hause sein. Aber ansonsten die Eltern eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen. Fünftens. Mit 10 Jahren fing ich an zu schreiben. Ich glaube, das haben wir jetzt schon etabliert, ne, dass sie sehr viel geschrieben hat, die Person. Meine kleinen Brüder waren meine ersten Leser. Oh, schön. Und wenn du Brüder so betonst, dann handelt es sich vermutlich um eine Frau, auch weil du sehr bewusst Personen nutzt. Mann hat nicht niemals Brüder. Nein, aber weil du sonst immer sehr schnell in das generische Maskulin Mann, Autor verfällst. Don't play the game, play the people. Ja, hast recht. So bin ich ja auch auf, wer war es, Yuri Gagarin gekommen? Nee, auf Louis Armstrong, Neil Armstrong. Alles das Gleiche. Trompete, Raketen. Trompete, Rakete reimt sich doch sogar. Bestes Argument. Der Dominik ist wirklich geistig noch bei dem blöden Fußballverein. Du weißt, ja, das hilft nicht. Du weißt, dass du mich mit sowas wirklich zur Rage. Da müssen wir kurz Pause machen. Das ist jetzt noch eine Minute oder so. Nein. Also bitte weiter. Sechstens. Meine alte Schule heißt heute St. Christopher's The Hall. Im Eingangsbereich steht mein alter Schreibtisch und mein Hockeyschläger hängt an der Wand. Vieles hier sieht heute noch so aus wie zu meiner Schulzeit. Wer eine gute Note schreibt oder anderen die Tür aufhält, sammelt Punkte für sein Haus. Vergessene Hausaufgaben geben Punktabzug. Nur wird nicht mehr Lacrosse gespielt, sondern Quidditch. Sondern Cricket. Okay. Also Brite. Ich wollte gerade sagen, also entweder, na ja, stimmt, du hast recht, Brite. Wobei oder Hockey wäre doch eher so ein Ding in Kanada, oder? Feldhockey? Moment, ist ja Feldhockey kein Eishockey. Du hast recht. Wer ist denn eine große Feldhockey-Nation? Könnte ich jetzt gar nicht total sagen. Echt? Ja. Norwegen. Oder? Norwegen weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Also bei Cricket würde ich sagen, ja, Commonwealth, Indien, England. Cricket ist Commonwealth. Danke, genau das habe ich gerade gesagt. Hallo, ich passe voll gut auf. Ich gehe gerade so ein bisschen Autoren durch, aber bei denen, das sind es dann eher immer so. Also pass auf, dann gehe ich jetzt auch mal Autoren durch mit siebtens. Schon lange vor Joanne K. Rowling schuf ich eine fantastische Internatswelt, vor allem für Mädchen. Bleiten. Boah, der kam von wegen, schnell. Ich passe nicht der auf. Der kam mega schnell. Ja. Respekt. Du passt wirklich nicht auf. Gut. Und trotzdem hast du hier gerade Wikipedia offen. Shoutout zu meinem Papa, der hat die nämlich früher gerne gelesen. Ah, wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, meine Schwester hat da die auch gelesen. Ich habe das, glaube ich, selber nicht gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achtens. Mit meiner Mutter verstand ich mich nicht. Ach so, den Vornamen hätte ich gern noch. Jared. Enes? Enid. Enid? Würde ich sagen. Inuit. Oder? Inuit? Inuit. Inuit Blyton. Mit meiner Mutter verstand ich mich nicht. Als ich mit 19 Jahren von zu Hause auszog, erzählte ich allen, sie sei gestorben. Boah, das ist stark. Meine Tochter. Aber da fragt keiner mehr nach, können wir die mal besuchen? Meine Tochter, und da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie man diesen Namen ausspricht, meine Tochter Imogen. Imogen. Imogen, hast du das schon mal gehört als Name? Ja, es gibt Imogen. Eine Musikerin, die heißt Imogen Heap. Imogen. Meine Tochter Imogen wiederum bescheinigte mir, Zitat, sie hat keinerlei Mutterinstinkt. Okay, es wird nicht besser. Vielleicht, weil sie stundenlang das Kinderzimmer nicht verlassen durfte, während ich meine Geschichten schrieb. Also immer. Okay. Mein Ansehen, das Ansehen dieser Frau. Bisschen dark gerade. Aber Imogen Heap, kennst du, da gibt's einen Song. Ich kenne nur Uriah Heap. Ja, aber da kennst du bestimmt diesen einen Song, der wurde in Memes benutzt. Memes höre ich immer ohne Ton. Stimmt. Stimmt aber. Memes höre ich immer ohne Ton. Ergibt Sinn. Ja, wenn du drüber nachdenkst, das ergibt Sinn. Das ist tatsächlich so. Memes sind ja nicht nur visuelle. Also wenn du, Memes. Gibt ja auch, ich weiß schon, Memes. Aber die kenne ich nicht, weil die höre ich ja ohne Ton. Ja, aber du kennst doch zum Beispiel, es gibt doch so Kram wie das, ich habe auch keine Ahnung, aus welchem Anime oder was das ist, da gibt es doch dieses O aus Anime-Filmen. Dieses Ich weiß nicht. Ich bin mir sehr sicher, wenn du es hörst, sagst du, ach das, ja. Und also es gibt so ein paar Sounds, deren Ursprung ich denn mal kenne, die aber in der Popkultur so viel zitiert werden, dass du irgendwann zumindest dieses Ding als Wilhelm Scream. Genau, wie der Wilhelm Scream, wo du vielleicht den Ursprung gar nicht mehr kennst, aber das auch kennst. Und dieser Song, so ein kurzer Sample davon, wurde die ganze Zeit lang total wie verrückt benutzt. Sprich dir nachher mal vor. Okay. Aber ich würde jetzt auch einfach nochmal auf die Frau Pleiten zurück. Gerne. Ich glaube, dass du 700 Bücher nicht schreibst, wenn du auch noch nebenher eine gute Mutter bist. Ja. Wahrscheinlich. Naja. Ja, ist ja die Frage, ob nicht 100 Bücher gereicht hätten. Neuntens, man warf mir vor, zwar viel, aber zu simpel zu schreiben. Die BBC hat sich jahrelang geweigert, Bücher von mir im Programm vorzulesen, weil meine Grammatik zu schlecht sei. Mhm. Ja, das ist halt so dieser Anspruch mit, da sind zu wenig Nebensätze und. Aber überhaupt, Bücher im Radio vorzulesen, ist eigentlich. Macht man das? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht ja, mehr. Aber gab doch also neben Hörspielen gibt es doch auch Hörbücher. Mhm. Naja, es gab früher gab es auch oft Radio-Hörspiele und so, ja, das stimmt schon. Ja, okay. Zehntens. Heute pflegt eine eigene Gesellschaft mein Erbe und ein nach mir benannter Tag bringt seit 1995 hunderte von Menschen zusammen, die sich über alles Mögliche rund um mein Werk austauschen. Zahllose Menschen lieben noch immer meine Geschichten um Zwillinge, Internatsschülerinnen und Kinderbanden. Mhm, schön. Schön, schön. Ja. Lisa, Katja, vielen Dank. Und ich kann schon mal prophezeien, von dieser Dame werden wir noch hören. Also nicht von Enid Blyton, sondern von und vielleicht Blytons Rückkehr. Ich habe da nämlich noch. Da, da, da. Da, da, da. Und mal wieder wurde wertschätzend ein Hinweispaket von uns verarbeitet. Wenn auch ihr wollt, dass Jürgen eure zerknüllt oder jetzt andere Leute. Jetzt sagt es doch nicht immer so, als wäre das geringschätzend. Das also ist ich bin wirklich wertschätzend. Ich bin so geringschätzend, ich druck's nicht mal aus. Eben. Also ich beschaffe du zerknüllst jedes Mal ein neues Handy. Ich schaffe mich mit mehreren Sinnen sogar mit diesem Crossmedial. Oh, haptisch. Mit diesen Werken. Also da lasse ich mir nichts nachsagen. Das ist ein Loch. Na dann, bis zum nächsten Mal. Schickt uns Hinweise. Tschüss. Und die Auflösung dazu bitte, weil selber kommen wir eh nicht drauf. Tschüss. Habt ihr mal was von Pleiten gelesen? Nee. Ich bin, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich komme gerade nicht mal auf die Werke. Was die so, was war denn die Reihe mit den Mädchen in der Naden? Warten die einen Namen? Na klar. Ich weiß halt, dass die immer so. Fünf Freunde waren das genau. Das hat meine Schwester gelesen. Ilmenhof auch von der. Ja, du hast recht, fünf Freunde, klar. Werkliste hat einen eigenen Wikipedia-Beitrag, ja klar. Mit über 750 Büchern und, haltet euch fest, 10.000 Kurzgeschichten. Boah, warum hat die denn ein Kind gekriegt? Das ist doch total bescheuert. Die hatte zwischen zwei EV. Büchern mal kurz 5 Minuten Zeit. Oh. Tina und Tini. Fünf Freunde, Rätsel um Serie. Aber ist fünf Freunde im Internat? Das ist doch nicht, oder? Fünf Freunde? Das war das mit dem Internat. Okay. Also es gibt eine Abenteuerserie, es gibt eine Fünf-Freunde-Reihe, es gibt eine Geheimnis-Um-Reihe, in Klammern Spürnasen, es gibt die schwarze Sieben-Reihe, es gibt die Rätsel-Um-Reihe. Aber wie geil eigentlich das ist. Die verwegenen Vier-Reihe, es gibt Lissy, Dolly, Honey und Nanny. Familie. Ja, Hanni und Nanni kenne ich noch am besten von denen. Peter und Penny, die Pimpernels, Notti, Kinderhaus Enid Blyton, Zirkus mit Enid Blyton durch das Jahr, die Zauberwart-Reihe und noch vieles, vieles, vieles mehr. Die Insel der Abenteuer, die Burg der Abenteuer, das Tal der Abenteuer, die See der Abenteuer, der Berg der Abenteuer, das Schiff der Abenteuer, der Zirkus der Abenteuer, die Abenteuer der Abenteuer. Der Fluss der Abenteuer. Was, die Lust der Abenteuer? Die Fluss. Was? Also ich verstehe nicht so. Moment. Es ist sehr wasserlastig. One of the things is not like the others. Fünf Freunde und die Video. Was? Fünf Freunde im Nebel. Waren das nicht Gorillas? Fünf Gorillas im Leben. Also, wie viele Folgen wollen wir noch aufnehmen? Ich habe keine Ahnung, aber ich drücke jetzt mal auf Stopp.